سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Und das letzte Mal waren wir barakallahu fikum bei Hadith Nummer 97 bei euch, 98 bei mir. Ni'matan maghbunun fihima al-kathiru min al-nas. Gesundheit und Zeit sind zwei Gaben, durch die viele Menschen über Vorteil sind. Und heute machen wir weiter, inshallah, mit Hadith Nummer 99. An Aisha, radiyallahu anha, an Nabiya sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, kana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu, لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري والحديث رقم 100 نحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة رضوان الله عليه. الباب الذي نتكلم عليه هو باب المجاهدة، أن الإنسان يجاهد نفسه في الخير، في أعمال الخير. ومن جملة ذلك مجاهدة النفس في العبادات والصبر عليها. كان الصحابة رضوان الله عليهم يرسلون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى يتعلم الصحابة. فسألوا عائشة، وهذا ليس من باب إخراج السر، إن عائشة ما تخرج السر، وإنما هذا من باب التعليم للأمة، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتفطر قدمه، يعني حتى يتعب، حتى يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القيام طويلا جدا. وبارك الله فيكم، نحن نعلم قصة ابن مسعود رضوان الله عليه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع بطولها صلوات الله وسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، قسم لأهله وقسم لنومه وقسم يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا من باب الشكر، باب الشكر على النعم والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبد الصالح، يعبد ربه ويسارع في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة، والصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنهم ما تكاسلوا ولا فقدوا ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، وإنما عبدوا الله سبحانه وتعالى وزادوا في الخير. وأما قوله قولها قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ذنب، وهذا من باب التغليب، هذا من باب الغالب، باب الكلام الغالب. فلذلك بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له كل شيء، وهو أول من سيدخل الجنة، وهذا طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به صلوات الله وسلامه عليه. ففي الحديث كذلك فضيلة قيام الليل وطول القيام. يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لذلك بارك الله فيكم، الذي يريد الجنة والذي يريد أن يكون أن يتمتع بنعيمها عليه أن يجاهد نفسه في الخير وأن يقدم في هذه الدنيا لله سبحانه وتعالى ما يستطيعه من العمل الصالح حتى يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ويفوز بالجنة. بارك الله فيكم. Wir reden über Anstrengung. Und die Anstrengung ist natürlich eine Sache, die wichtig ist für uns. Du musst dich anstrengen, damit du gute Taten begehst und damit du gut handelst in diesem Leben. Und du musst dich anstrengen, damit du auch keine schlechten Taten begehst und nichts Schlechtes tust. Du musst dich anstrengen, damit du Geduld zeigst und standhaft bleibst in deinem Leben. Und wir haben zuletzt natürlich Hadith erklärt und heute machen wir weiter mit Hadith Aisha radhiyallahu anha. Aisha erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam in der Nacht stehend zu beten pflegte, bis seine Füße Risse bekamen. Daher sagte sie zu ihm, Aisha: Warum tust du dies, O Gesandter Allahs, obwohl Allah dir alle deine vergangenen und zukünftigen vergeben hat? Daraufhin sagte er: Darf ich denn nicht ein dankender Diener sein? Und diese Überlieferung ist bei Bukhari Muslim. Und dieser Text ist von Bukhari. Und es gibt auch bei Bukhari Muslim das Gleiche, überliefert aber von Mughira bin Shu'bah radhiyallahu anhu. Und wenn wir über Anstrengung sprechen, das ist die richtige Anstrengung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm alles verziehen. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Sünden begangen hat. Der Prophet macht keine Sünden in der Religion. Aber das ist, barakallahu fikum, eine Wortwendung, damit Allah subhanahu uns was beibringt. Das bedeutet, Allah subhanahu hat ihm, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gar nicht von Sünden begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm alles verziehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm versprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Erste sein wird, der ins Paradies kommt. Und am letzten Tag, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird der Erste sein, der sprechen darf. Und der Fürsprache leisten darf. Und keiner kommt ins Paradies vor ihm, sallallahu alaihi wasallam. Für ihn werden die Tore des Paradieses geöffnet. Trotz dem Ganzen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was macht er? Der betet in der Nacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Nacht drei Teile geteilt. Ein Teil für seine Familie oder Gäste oder Wissen, ein Teil für Schlafen und ein Teil für Anbeten. Und das ist das Gebet. Wie haben die Leute das gewusst? Die Sahaba radhiyallahu anhum haben die Frauen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hause war. Und die haben erzählt, weil alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, Religion ist. Normalerweise, was zur Religion gehört, ja? Was er getan hat, was er gesagt hat, man sollte so tun. Und deshalb, die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben das erzählt, nicht weil sie Geheimnisse sozusagen ausgelüftet haben. Nein, sondern barakallahu fikum, weil dies zu Religion gehört. Unter anderem diese zum Beispiel Überlieferung. Wie hätten wir gewusst, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat in der Nacht, ohne dass Aisha uns erzählt hat? Radwallahu alaihim. Wie hätten wir gewusst, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hause war? Der war im Dienst seiner Familie. Ohne dass die Frauen von ihm das erzählt haben, weil das zur Religion gehört. Auf jeden Fall für uns ist wichtig hier, Barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nacht so gebetet hat, sich so angestrengt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass seine Füße Risse bekommen haben und dass sie eingeschlafen waren und der Prophet hat weiter gebetet. Und als er gefragt worden ist, wieso tust du das und trotz dass Allah dir alles verziehen hat, dass du ins Paradies kommst, der sagte: Soll ich kein dankender Diener sein? Also ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gaben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat so lang gebetet. Einmal hat Ibn Mas'ud hinter ihm gebetet. Der Prophet hat so lang gebetet, Ibn Mas'ud wollte das Gebet verlassen und weggehen. Und einmal hat Huzaifa hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Nacht gebetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat in einer Rak'a Surat al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, die drei, nur in einer Lesung gelesen. Und dann hat er Ruku' gemacht, so lang wie die drei. Und Sujud auch so lang. Salawatullahi wa sallam. Obwohl er ins Paradies kommt und das ist mit Sicherheit. Aber der hat immer das Gute getan, weil er Allah subhanahu wa ta'ala dankt für die Gaben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und das ist ein richtiger, gläubiger Diener. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war unser Vorbild in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, auch die Sahaba, radhiyallahu anhum, der Prophet hat ihnen gesagt, ihr kommt ins Paradies. Das war nicht dann ein Anlass für sie, dass sie alles verlassen, dass sie nichts mehr tun, sondern sie haben weiter Gutes getan und sie haben versucht, besser zu werden in der Praktizierung der Religion. Und Aisha, radhiyallahu anha, annaha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له. إذن أم المؤمنين رضي الله عليها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليالي العشر الأخيرة من رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويكثر العبادة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يشد المئزر. ومعنى شد المئزر قيل أنه ترك النساء لأنه كان يعتكف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وفي العام قبل موته اعتكف 20 يوم صلوات الله وسلامه عليه. وقيل هو الكناية عن الجد والتشمير في العمل، وكلاهما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يعتزل النساء لأنه معتكف ما يأتي النساء، ولما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ القرآن، كان يذكر الله سبحانه وتعالى ويزيد في الطاعة والعبادة، وهذا هو التشمير عن الطاعة. وفي هذا بارك الله فيكم، يعني ما المستفاد أنه نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ حتى نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في عبادته. وإذا هو الذي غفر له يشمر عن يد الطاعة فكيف بنا؟ أسأل الله السلام. والمجاهدة في الأوقات الفاضلة أحب وأفضل. عائشة erzählte auch, رضوان الله عليها, der Gesandte Allahs pflegte in den letzten 10 Nächten des Ramadan die Gebete sehr zu vertiefen und erweckte seine Familie dazu und hielt sich von seinen Frauen fern. Auf jeden Fall, da kann man nicht so direkt sagen, hielt sich von seinen Frauen fern, weil die Bedeutung auch könnte anders sein. Das wird, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich richtig angestrengt in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Das normalerweise das Wort, das arabische Wort ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich bemüht und er hat sein Mi'zar, sein Untertuch richtig gebunden, festgebunden. Im Arabischen man sagt, ich habe mein Untertuch festgebunden, das bedeutet, ich habe mich angestrengt. Ich mache mehr. Oder das heißt auch, dass man die Frauen, dass man sich von den Frauen fernhält. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das ist auch bei Bukhari Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Nächten von Ramadan. Die besten Nächte im Jahr, die sind die letzten 10 Nächte von Ramadan. Und in diesen Nächten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam normalerweise Ertikaf gemacht. Ertikaf, das ist Abgeschiedenheit. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich zurückgezogen. Er hat ein Zelt in der Moschee gehabt und er ging rein und er hat Allah subhanahu wa ta'ala angebetet und er hat viel Koran gelesen, viel gebetet. gebetet viel Allah subhanahu wa ta'ala, er hat gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat das 10 Nächte und Tage gemacht, und im Jahr, bevor er starb, sallallahu alaihi wasallam, hat er 20 Tage gemacht, der Itikaf. Und barakallahu fikum, wenn diese 10 Nächte anfingen, die besten sind, die besten Nächte, wenn du in diesen besten Nächten beste Taten begehst, dann wird der Lohn mit Sicherheit mehr als normale Tage oder Nächte sein. Der Prophet sallam hat seine Familie geweckt, das wird, dass sie auch beten in der Nacht. Und er hat sich angestrengt, bemüht, und er hat wirklich viel getan. Und die Bedeutung mit Shadd al-Mi'zar, wie ich schon gesagt habe, früher, barakallahu fikum, hat man 2 T-Shirts gehabt, wie wir heute von Al-Hajj. Schaut mal Al-Hajj, ja? Wenn die Leute zu Hajj gehen, die Männer, die haben 2 T-Shirts, ein Tuch oben, ein Tuch unten. Früher hat man sich so angezogen. Und dieses Tuch, was unten ist, da nennt man Izar, Al-Mi'zar. Und dass dieser Al-Mi'zar gebunden wird, das bedeutet, die erste Bedeutung, man hält sich von Frauen fern. Zweitens, das wird, man bemüht sich und man strengt sich an, um gute Taten zu begehen. Und das ist die Bedeutung. Beide Bedeutungen sind richtig. Auf uns ist wichtig hier, wie unser Vorbild sallallahu alaihi wasallam war, indem er sich bemüht hat und indem er sich angesprengt hat, obwohl er ins Paradies kommt, und er macht das. Das was sagen, was sollten wir sagen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله او في روايه قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتحوا عمل الشيطان رواه مسلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سواء كان ذلك، طبعا المعنى هو قوي الإيمان، المؤمن قوي الإيمان وقوي الصبر وقوي التقوى وقوي الخير وقوي العمل الصالح، هذا خير وأحب إلى الله من المؤمن اللي ما عنده قوة في الإيمان ولا قوة في الصبر ولا قوة في الصلاح ولا قوة في الخير، ولكن في كلهما، في كليهما خير. وفيه كذلك أن درجات الناس تتفاوت في مؤمن ضعيف وفي مؤمن قوي. ليست القضية هنا قضية قوة العضلات وقوة البدن، ليس الموضوع قوة العضلات والبدن، وإنما بارك الله فيكم المقصود قوة الإيمان، قوة الإيمان. لأن قوة البدن، قوة البدن إذا استخدمت في الخير فهي خير يثاب عليها، أما إذا استخدمها صاحبها في الشر فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعاقب عليها. ذاك قوة البدن لحالها ما فيها، إنما كيف تستخدمها، كيف تستخدمها. لذلك المتقي غير الآخر الذي يعصي الله سبحانه و تعالى. ولكن في القوي، في القوي الإيمان وكذلك المؤمن الضعيف، كليهما فيهما خير، أو كلاهما فيه خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد في تحصيل النفع الذي هو ضد الأمر الذي فيه ضرر. فالإنسان الأفعال التي يفعلها 3 قسم: ينفع الإنسان، وقسم يضره، وقسم لا ينفع ولا يضر. فأنت احرص على الشيء الذي ينفعك، احرص على الشيء الذي ينفع. فإذا ما فعل ذلك، إذا ما فعل ذلك أنت اللي ضيعت على نفسك. والمنفعة منفعتان: منفعة دين ومنفعة دنيا. فاحرص في الدين على ما ينفعك، واحرص كذلك في الدنيا على ما ينفعك، يعني ما تضيع وقتك في هذه الدنيا. ولكن الدين مقدم على الدنيا، يعني النفع الدنيوي غير النفع الديني. ثم قال واستعن بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى، أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى في عملك وفي أمرك. وهذا يا أخوة نحن ننساه كثيرا في أعمالنا، لذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم لماذا خص الاستعانة من بين كل الأمور؟ لأنه إياك نعبد فيها الاستعانة، فليش قال إياك نستعين؟ قال لأن الإنسان يجب عليه أن يستعين دائما بالله في عمله وفي عبادته، والاستعانة أمرها عظيم. فلذلك قال أنك دائما تكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى الله سبحانه وتعالى أبدا. فذلك ليسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، يعني إذا انقطع رباط النعل اسأل الله سبحانه وتعالى أنه يصبح هو، تأخذ بالأسباب لا شك. إذن استعن بالله ولا تعجز، أي استمر بالعمل، استمر في العمل، ولا تقول إن المدى طويل والشغل كثير فتضعف الهمة، والطريق طويل، فمن من استطال الطريق وشاف الطريق طويل وصعب وكذا فهذا ضعف مشيه، فإذا ضعف مشي هذا الإنسان فإنه لن يستمر فسيعجز وسيمل وسيفقد الصبر. أي لا تترك العمل لتعاجزك أو لعجزك، وإنما استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز، وامضي وامضي في كل الأمور التي تفعلها. ذلك انظروا إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، يعني كان يبحث بالنسبة لحديث واحد 6 شهور، كان يتعلم الدين وكان يقوم الليل وكان يذهب إلى المسجد وكان يفعل. أي لا تتكاسل وتتأخر في العمل، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم شرعت ما تم لك عمل، كل عمل ستبدأ فيه ستتركه، كل عمل ستبدأ فيه ستتركه. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلته لكان كذا وكذا، يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر وتصبر على العمل، فإذا صار فيك شيء خلاص قل قدر الله وما سأفعل، ما تقول لو كان كذا كان لكان كذا. سان يريد مثلا يفعل شيء وأخذ بكل الأسباب واستعان بالله واستخار الله وقام بالعمل، فالله سبحانه ما وفقه، ما وفقه في هذا العمل. هذا لا يعني بارك الله فيكم أن الإنسان يقول لو كنت فعلت كذا لكان كذا، خلص انتهى الأمر، لأن لو هذه تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الوسواس والأحزان والندم والهموم، وتبقى دائما لو أني فعلت لكان لكان لكان لو كذا. لا يا أخي، قدر الله ما شاء فعل، خلاص انتهى الأمر، إذا راح خلاص راح. إذا كنت تستطيع تعيد هذا الأمر نعم الحمد لله رب العالمين، أما إذا ما في إعادة خلاص انتهى. الآن قبل 5 دقائق نحن قلنا كلمة انتهى خلاص، ما قل لو أني كنت، خلاص انتهى. قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، هذا تقدير الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. ذاك بارك الله فيكم، هنا في احتجاج في القدر، الاحتجاج بالقدر يكون في الموضع الصحيح، لا بأس في الموضع الصحيح يكون الاحتجاج به صحيح، أما في في موضع آخر لا، في موضع آخر لا. يعني مثلا أنت خرجت من بيتك وأتيت المسجد وطلعت أنت بشارع فانقطع الشارع، قطع الشارع لا تستطيع تأتي، فاضطريت ترجع إلى بيتك. هنا تقول قدر الله ما شاء فعله، تحتاج بالقدر نعم. أما إنسان جلس في بيته يتفرج على التلفزيون ولم يستيقظ وبعدين قال قدر الله ما شاء فعل، صحيح كل شيء قدر الله ما شاء فعل، ولكن أنت الذي ما ذهبت إلى الصلاة. فذلك لو هذه تفتح عمل الشيطان عليك بالوسواس وكذا، لو فعلت لو من 10 سنين لو من 20 سنة لو من 30 سنة تفتح عمل الشيطان. أما في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت فهذا شيء آخر، هذا ليس لو التي تفتح عمل الشيطان، فانتبهوا لهذا يرعاكم الله. بارك الله فيكم. حديث باي ايش نما هندت باي مية ايش بنية باي هندت باي قبل أبو هريرة رضوان الله عليه وليفة دست كزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت دشتاك قلوي بيجي اس الله ليبا ألت شلاخ قلوي بيجي ان يدم است يدخ قوتس فوهندن هلت ديك فست ان دس وست ينوتس flehe Allah um Hilfe an und gib nicht auf. Sollte dir etwas zustoßen, dann sage nicht, hätte ich nur dies und das getan. Aber du sollst sagen, Allah hat es bestimmt und sein Wille geschieht. Denn hätte öffnet nur dem Satan die Tür. Das ist ein Sahih Muslim. Das ist ein sehr schönes Hadith und das ist eine sehr schöne Empfehlung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi. Es gibt erstmal in diesem Hadith, dass die Menschen, dass die Gläubigen auch verschiedene Niveaus in ihrem Glauben haben. Das ist hier klar. Der Prophet sallallahu alaihi sagte, Al-Mu'minul Qawi, der starke Gläubige. Und Al-Mu'minul Ba'if, der schwache. Aber was bedeutet hier der starke und der schwache? Das bedeutet nicht, wie die meisten verstehen, Muskeln und Körper. Ich bin stark und du bist nicht. Nein. Sondern hier wird total was anderes gemeint. Das wird hier der Starke mit seinem Glauben. Der Starke mit seinem Glauben. Und der Schwäche in seinem Glauben. Der Starke, der starken Glauben hat, ist besser und Allah liebt ihn mehr als derjenige, der schwach im Glauben ist. Und beide haben Khair, weil sie gläubig sind. Das heißt nicht die Muskeln und die Körperstärke und die Schwäche, nein. Weil Barakallahu fikum, die Körperstärke, das ist etwas, was normal ist. Machst du das gut oder benutzt du das im Guten, bekommst du Ajr. Benutzt du das im Schlechten, bekommst du dafür, hast du Sünde begangen. So, hier wird damit gemeint, derjenige, der Allah fürchtet, derjenige, der mehr Geduld zeigt, derjenige, der mehr Wissen hat, derjenige, der mehr Rechtschaffen tut und so weiter, das ist der Starke im Glauben. Das, Allah subhanahu wa ta'ala liebt ihn mehr und das ist auch der Beweis, dass Allah liebt und dass die Liebe Allahs auch sozusagen zu einer Person mehr ist zu anderen. Die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht wie Allahs Liebe zu uns. Und Barakallahu fikum, dass die Gläubigen nochmal sozusagen unterschiedliche Niveaus vom Glauben haben. Aber jeder Gläubige hat Khair. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Halte dich fest an das, was dir nutzt. Was nutzt uns? Was nutzt uns eigentlich? Nutzen, es gibt in Jenseits und in Diesseits. Das wird Nutzen für dich. Jenseits ist deine Religiosität. Das ist, wie du in der Religion praktizierst hat in deinem Leben. Und Nutzen in Dunya, das ist, dass du deine Zeit nicht verschwendest. Und wenn du auch arbeitest, dann arbeitest du in Halal, damit du etwas verdienen kannst, damit du auch was im Leben machen kannst. Und beide sind in Ordnung. Aber hier im ersten, sozusagen in erster Stufe, hier wird damit gemeint, Barakallahu fikum, was in der Religion ist. Und die Person hat drei Arten von Taten. Etwas, was nutzt. Etwas, was nicht nutzt. Und etwas weniger noch. Also etwas, was schadet, etwas, was nutzt und etwas weniger noch. Natürlich, was schadet, sollte man nicht tun. Und was nicht schadet und was nicht nutzt, sollte man möglichst meiden. Dann bleibt, was nutzt. Und derjenige, der richtig überlegt, sollte immer das im Kopf behalten. Ich sollte etwas tun, was nützlich für mich ist. Im Leben oder im Jenseits. احرص على ما ينفع واستعن بالله und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala oder flehe Allah um Hilfe. Das wird, wenn du was brauchst, dann vertraue auf ihn subhanahu wa ta'ala und bitte Allah um Hilfe. Und das ist sehr wichtig in unserer Religion. Pass auf, in Surat al-Fatiha steht: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dir allein dienen wir. Und dich allein bitten wir um Hilfe oder flehen wir um Hilfe. Jetzt an. Dienen oder Anbetung, das ist ein allgemeiner Begriff. Unter anderem beinhaltet der Begriff von Dienen auch an Esti'ana, das wird Allah um Hilfe zu bitten. Aber wieso hat Allah das gesondert hier erwähnt? Die Gelehrten sagen, weil ohne die Hilfe Allahs, du kannst nichts tun. Deshalb hat Allah das gesondert. Und hier, das ist die Empfehlung vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bitte Allah um Hilfe. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du nichts tun können. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jeder sollte Allah um Hilfe bitten. Auch wenn Schnürsenkel deine Schuhe kaputt geht, dann bitte Allah um Hilfe. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Wala ta'jaz. Wala ta'jaz. Gib nicht auf. Sag nicht, mir ist langweilig geworden, ich kann nicht mehr. Sag das nicht. Sondern versuch immer. Und das sind die Muslime, aber schaut, der richtige Gläubige. Aber schaut mal, was mit uns passiert. Bei uns ist die Sache so, passiert uns ein Problem oder zwei Probleme, sagen wir, oh, ich habe die Nase voll, ich will nicht mehr. Und das ist falsch. Weil der Weg lang ist. Und das Leben ist noch vor dir, du weißt nicht, wie die Lage sein wird. Deshalb sollst du niemals die Hoffnung verlieren. Du sollst immer hoffnungsvoll sein. Und du sollst niemals aufgeben, sondern versuch mal und vertraue auf Allah, such Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala und du sollst sicher sein, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich unterstützen und wird dir helfen. Überlegt euch, ein Gelehrter hat ein Buch über 18 Jahre die ganze Zeit geschrieben. Ibn Hajar zum Beispiel, Fath al-Bari, 18 Jahre. Damals war nicht wie heute. Heute, du machst kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Ich kann dir bis morgen früh ein Buch fertig machen mit kopieren und einfügen. Nein, 18 Jahre schreibt er. Ein Gelehrter von Gelehrten ist 6 Monate auf der Reise gegangen, um ein Wort eines Hadithes bestätigt zu bekommen. Al-Imam Ahmed, als er Hajj gemacht hat, das hat 3 Jahre gedauert. Von Irak bis Mekka. 3 Jahre. Der hat gelernt auf dem Weg. Der hat gearbeitet auf dem Weg. Und der hat weiter auch unterrichtet. Das sind Beispiele. Das wird auf keinen Fall, sollten wir, barakallahu fikum, die Hoffnung aufgeben oder dass wir aufgeben, sondern la ta'jaz. Du sollst sicher sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird das anders machen. Und er wird dir was geben, aber du weißt das nicht. Vielleicht, dass du Probleme hast und dass jetzt deine Lage so ist, ist besser für dich, als dass du in dieser Lage keine Probleme hast. So, barakallahu fikum, man sollte in die Zukunft blicken. Und nicht, dass man, barakallahu fikum, und nicht, dass man bei dem ersten Problem alles aufgibt. Der Prophet hat uns beigebracht, wie man sein sollte, und wir haben das vorhin im Hadith. Er hat in der Nacht gebetet, bis seine Füße Risse gehabt haben, und er hat weiter gebetet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Idhan la ta'jaz, das heißt, sei nicht faul, du darfst keine Langeweile haben, und mach weiter und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dir etwas widerfährt oder sollte dir etwas zustoßen, dann sag nicht, hätte ich nur dies und das getan. Dann passiert dir etwas, dann sag nicht, hätte, ist vorbei. Es ist vorbei. Natürlich, manche Leute, die machen Schlechtes und dann kommen sie und sagen, ja, so hat Allah gewollt, so hat Allah bestimmt. Nein. Nein. Das ist falsch. Aber wenn du die Vorkehrungen genommen hast und wenn du alles sozusagen, alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast, ja, und du willst etwas Gutes tun, aber dann wirst du verhindert, dann hier kannst du sagen, Qaddar Allah Mashafa. Du bist nach Hause gegangen, du hast früh geschlafen, du hast gewartet, dass du in die Moschee kommst wegen Frühgebet. Dann bist du gekommen. Du hast Straßenbahn genommen zum Beispiel und auf einmal macht Straßenbahn einen Unfall. Sage, nein, du gehst nicht. Das darfst du. Du darfst nicht mehr diese Straßenbahn verlassen. Du bist Zeuge. Du sagst, ich muss beten, sagen, das geht. Oder zum Beispiel passiert Unfall, die Straße wird gesperrt. Du kommst nicht an. Du gehst zurück und du gehst nach Hause. Hier kannst du sagen, du wolltest doch kommen. Und du hast alles sozusagen vorbereitet, dass du kommst. Aber eine Person, der kann zu Frühgebet kommen und der kann in die Moschee kommen und der kommt nicht in die Moschee, dann kommt er und sagt, so hat Allah gewollt. Natürlich, Allah hat alles gewollt, aber Allah hat dich nicht gezwungen, Schlechtes zu machen oder Falsches zu begehen. Allah hat dir befohlen, dass du Gutes tust und dass du auf Allah vertraust. Und dass du die Gründe und die Mittel ausschöpfst, damit du das Gute machst. فَإِنَّ لَا تَقُلْ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Was er will, wird geschehen. Allah subhanahu wa ta'ala. Und was er bestimmt hat, wird geschehen. Sag nicht, hätte ich das und dies getan. Weil diese hätte die Türe für den Teufel öffnet. Und deshalb, barakallahu fikum, dass man immer sagt, hätte ich das getan, hätte ich das gemacht, das geht nicht mehr. Es ist vorbei. Was vorbei ist, ist vorbei. Vor 5 Minuten haben wir was gesagt, es ist jetzt vorbei. Es gibt nicht, oh, hätte ich das nicht gesagt. Okay, man bereut vielleicht. Man bereut. Aber da sollte man das nicht tun. Ja, da könnte man sagen, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist total was anderes. Weil dieses Wort im arabischen Lau, das hat verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, Lau kunta jabalan, la fa'altu kala. Du bist weder, wenn du ein Berg wärst, du bist weder Berg, noch wirst du zum Berg. Deshalb, dies ist nicht, das ist nicht gemeint hier. Was hier gemeint wird, ist eine Art, dass man mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden ist. Das macht die Tür von Shaitan auf, indem der Shaitan einflüstert, sagt ihr, schau mal deine Lage, hättest du das. Wie manche Leute heute, a'udhu billah. Manche Leute, بعض الناس, ja, أخوة, يأتي لهم, قل والله, لو كنت اشتغلت بالحرام, لكنت هلاك, a'udhu billah. Hat ضيع على نفسي ثمرة عملي. Manche kommen und sagen, ja, hätte ich Haram begangen wie die anderen, wäre ich jetzt Millionär. Diese Person hat alles verloren, was sie gemacht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder eine Person sagt, ja, wäre ich wie diese Kriminellen oder diese Leute, die klauen oder die Drogen verkaufen oder so, dann wäre ich jetzt reich. A'udhu billah. Huma fil wizri sawa, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Person macht die Sünde das Gleiche. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte sich anstrengen, indem man das Gute tut und das Schlechte verlässt. Indem man immer auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und niemals aufgibt, indem man, barakallahu fikum, versucht immer. Ich möchte das schaffen und ich möchte das für Allah subhanahu wa ta'ala schaffen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und wir reden, barakallahu fikum, über Al-Mujahada. Und man merkt, diese Hadithe, die sind so in verschiedenen Themen. Der Autor, rahimahullah ta'ala, der hat das so schön ausgesucht. Ja? Manche Leute, vielleicht wenn sie das lesen, dann verstehen sie nicht ganz, was er damit gemeint hat. شوف انتبهوا اخوانا احنا نتكلم عن باب المجاهده ان يجاهد الانسان نفسه ان يجاهدها في الخير بحيث يعمل الخير وان يجاهدها على دفع الشر انه ما يفعل الشر وان يجاهدها في الثبات على الطاعه ثلاث امور فعل الخير والصبر ترك الشر والصبر والبقاء في العمل الاستمرار في العمل مع الصبر ولا بد من وجود الصبر في المجاهدة التقوى والصبر والإخلاص فكل إنسان يسأل نفسه منا هل أجاهد نفسي فعلا أنا؟ نحن نسمع اليوم كثير من الناس يقول لك يجب أن تفعل شيء للأمة وكذا طب وين هذا الشيء اللي فعلته للأمة إذا ما تستطيع تجاهد نفسك سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوم يعني يتكلمون في أمور عظيمة في الدين فقال الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه ويصلي صلاة الصبح فهذا كيف سيجاهد نفسه في أمور أخرى كيف سيقدم ماذا سيقدم لله سبحانه وتعالى اللي ما يستطيع أن يسيطر على نفسه في هذه المسألة أتوا في أحد المشايخ في زماننا أتوا بعض الناس جاءوا فقالوا له سنقاتل قال لهم هل الوقت تأخر شوي فإن شاء الله بكرة تجوني على صلاة الصبح يرحمك الله بكرة تأتوني على صلاة الصبح ونتكلم فثاني يوم ما جاء منهم إلا اثنين فنسأل الله السلام فلما أتوه الظهر قال لهم يا عالم الناس ما يستطيع يجاهدوا نفسهم يأتوا لصلاة الصبح هذا هيجاهدوا غيرهم وهذا قول شيخ الإسلام اللي ما يستطيع يجاهد نفسه سيجاهد الشيطان سيجاهد العداء فنسأل الله السلام بارك الله فيكم في ريدن إبا أنشخينغونغ ون أنشخينغونغ إس أني زي فيكتيك زاخة فونس weil du dich unbedingt anstrengen musst um das Gute zu tun und du brauchst Geduld dabei und das ist auch anstrengend du musst dich anstrengen damit du das Schlechte verlässt und da brauchst du auch Geduld und du musst dich anstrengen damit du fest auf dem richtigen Weg bleibst Und das braucht auch Geduld. Anstrengung braucht Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, braucht Ikhlas für Allah subhanahu wa ta'ala und braucht Taqwa, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Das sind die drei Sachen, die wichtig sind. Am wichtigsten. Natürlich, du brauchst Wissen und du brauchst das zu wissen, wie du das praktizierst, wie du machst. Aber allgemein, das ist, was Anstrengung anbetrifft. Und wir strengen uns an, dann wir am Ende das Ziel erreichen. Und wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist, dass wir ins Paradies kommen. Aber wenn man sich selber nicht anstrengen kann, wie wird man andere sozusagen ändern? Wenn du dich selber nicht ändern kannst, wie wirst du das machen? Sheikh al-Islam Mutaimiyah sagte das. Er sagte, Leute, die gegen sich selber oder die sich selber nicht anstrengen können und gegen sich selber nicht bemühen können, können diese Leute auch sich gegen den Shaitan nicht bemühen oder gegen die anderen nicht bemühen. Und das ist mit Sicherheit richtig. Es gab vor ein paar Jahren einen Sheikh in einer Stadt, da kamen Leute zu ihm und sagten, wir haben uns entschieden, dass wir kämpfen. Er hat ihm gesagt, heute ist Nacht geworden, zu spät geworden. Kommt morgen früh nach Frühgebet und wir diskutieren die ganze Sache. Am frühen Morgen kamen nur zwei von dieser großen Gruppe. Nur zwei. Dann die anderen kamen mittags zu ihm. Da haben sie gesagt, tut uns leid und sowas. Der hat gesagt, subhanallah. Leute, die sich selber gegen sich selber nicht bemühen können, werden gegen andere sich bemühen. Ich empfehle euch, betet und macht Da'wah und fürchtet Allah, ist besser für euch. Ihr seid nicht reif für solche Themen. Und subhanallah. Meine, was hält uns davon ab, dass wir Gebete in der Moschee richtig verwirklichen und praktizieren, beten. Was hält uns davon ab, dass wir zum Beispiel etwas zusätzlich für Allah machen? Zusätzlich ist es jetzt weit von uns geworden. Zusätzlich, das ist weit von uns geworden. Aber mindestens die Pflichten, die wir haben, und da sieht man heute, wie wir geworden sind. Möge Allah uns bewahren. يعني هو نحن الآن ما عدنا نتكلم عن مسائل المستحبات، نحن الآن نتكلم عن الفروض، الفروض صرنا نتكلم. وشيء ما أقول هذا أنك أنت تدعو الناس الآن للصلاة وتدعو للصيام وتدعو للزكاة والحج، هذه أصول يعني هذا أمر طبيعي يجب أن يكون عندنا، ولكن الآن حتى الفروض تركناها. فالآن إذا جيت للناس وقلت له صوم الاثنين والخميس أو روح اعتمر مرة مرتين في السنة أو أنك حج في كل سنة أو سنتين، هذا كبير. فنحن الآن نقول للناس يا أخي بس حافظ على الصلاة المكتوبة، نسأل الله السلامة. هو يسأل أندس كفوردن ويقول الله سبحانه وتعالى أمس بفاغن. طب الحمد لله إذا جبت خير، es gibt Khair und dieses Khair bleibt. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum wa ja'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Al-hadith alladhi sayati ba'daha inshaallah hadith jamil ila yawm al-ithnayn al-qadim bi'idhni ta'ala. Hujibat an-naru bish-shahawat wa hujibat al-jannatu bil-makarih. Nar shahawat والجنة مكاره، يعني في حجاب. فإن شاء الله هذا نتكلم عليه الدرس المقبل بإذن تعالى، ولكن غدا درسنا يكون بارك الله فيكم في سبل السلام، ونتابع في القسم الأخير من الزكاة، وبذلك ننتهي من الكتاب الثالث من سبل السلام حتى نبدأ إن شاء الله بالصيام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا وإياكم من الذين لا يعجزون ويستعينون بربهم والذين يحرصون على ما ينفعهم ومن المتوكلين على الله سبحانه وتعالى ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للجنة ويعيدنا وإياكم عن النار. بارك الله فيكم. Das nächste Mal, inshallah, am Montag werden wir weitermachen mit dem Hadith bei euch 101. Und zwar, die Hölle ist von Gelüsten umgeben und das Paradies von Widerwärtigkeiten. Das ist ein sehr schönes Hadith, werden wir inshallah behandeln das nächste Mal. Morgen inshallah ist auch Unterricht. Morgen machen wir weiter in Subul al-Salam und wir reden über den letzten Kapitel bezüglich das Buch von Az-Zakah. Und somit werden wir inshallah morgen 3 Bücher von Subul al-Salam zu Ende führen. Damit wir inshallah das nächste Mal mit dem Fasten anfangen. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Leuten machen, die die Hoffnung nicht aufgeben und von den Leuten machen, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Schlechtes gesagt habe oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Und für die Brüder und Schwestern im Internet, ich komme nicht